Er war schon seit langem krank. Aber nicht die Schrecken des Zuchthauslebens, nicht die physische Arbeit, nicht die Nahrung, noch der rasierte Schädel, noch die jämmerliche Kleidung hatten ihn gebrochen. Was kümmerten ihn all diese Qualen und Martern? Im Gegenteil, er war sogar froh über die Arbeit. Wenn er sich physisch abgeplagt hatte, erwarb er sich dadurch wenigstens einige Stunden ruhigen Schlaf. Und was bedeutete ihm das Essen, diese fleischlose Kohlsuppe mit Küchenschaben darin? Früher als Student hatte er oft auch das nicht mal gehabt. Seine Kleidung war warm und seiner Lebensweise angemessen. Die Ketten fühlte er fast nicht mehr. Sollte er sich etwa seines rasierten Kopfes und seiner Sträflingsjacke schämen? Aber vor wem denn? Etwa vor Sonja? Sonja fürchtete ihn und er sollte sich vor ihr schämen? Aber was war es denn? Ja, er schämte sich vor Sonja, die er eben dafür mit seinem verächtlichen und groben Verhalten quälte. Aber er schämte sich nicht des rasierten Kopfes und der Ketten. Sein Stolz war zu stark verletzt und er erkrankte an verwundetem Stolz. Wie glücklich wäre er gewesen, wenn er sich selbst hätte anklagen können. Dann hätte er alles ertragen, sogar Schande und Schmach. Er ging streng mit sich ins Gericht, aber sein erbittertes und verstocktes Gewissen konnte in seiner Vergangenheit keine besondere Schuld finden, außer einem einfachen Fehler, der jedem passieren kann. Er schämte sich hauptsächlich deswegen, dass er, Raskolnikow, so blind, hoffnungslos, still und dumm dem Urteilsspruch eines willkürlichen Schicksals zufolge zugrunde gegangen war und dass er sich vor der Sinnlosigkeit irgendeines Urteils beugen und ergeben musste, wenn er einigermaßen zur Ruhe kommen wollte. Eine gegenstandslose und ziellose Unruhe in der Gegenwart und ein ununterbrochenes Opfer in der Zukunft, durch das nichts gewonnen wurde, das war alles, was ihm in der Welt bevorstand. Und was lag daran, dass er nach 8 Jahren erst 32 Jahre alt sein würde und von Neuem zu leben beginnen konnte? Wozu sollte er leben? Was sollte er noch vorhaben? Wonach streben? Leben, um zu existieren? Aber er war ja auch früher schon 1000-mal bereit gewesen, sein Leben für eine Idee, für eine Hoffnung, sogar für eine Fantasie hinzugeben. Das Leben allein war ihm stets zu wenig gewesen. Er hatte immer Größeres gewollt. Vielleicht hatte er sich auch damals nur nach der Kraft seiner Wünsche für einen Menschen gehalten, dem mehr als einem anderen erlaubt sei.